Das nördliche Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni. Das südliche Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und das Auslandskomitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni veröffentlichten am 15. August einen Aufruf des Nationalen Gemeinsamen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni. Darin hieß es: Vor 71 Jahren habe die koreanische Nation von japanischen imperialistischen Aggressoren die Heimat befreit. Durch den langwierigen, unbeugsamen und bitteren Kampf habe sie das Vaterland wieder erlangt, sei aber durch die äußeren Kräfte in zwei getrennt worden. Er leide über 70 Jahre lang die nationale Spaltung und habe noch nicht die Wiedervereinigung des Vaterlandes erlangt. Alle Ergebnisse durch die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni werden abgelehnt. Die Kontakte, der Verkehr, Dialoge und die Zusammentreffen zwischen dem Norden und Süden werden nicht verwirklicht und die Machenschaften der gegen die Wiedervereinigung orientierten Kräfte im In- und Ausland für die dauerhafte nationale Spaltung werden fortgesetzt. Die Frage der Wiedervereinigung Koreas sollte die koreanische Nation selbst in vereinter Kraft lösen. Man rief die gesamte Nation dazu auf, alle Machenschaften der Anti-Vereinigungskräfte im In- und Ausland, die uns zur Spaltung und Konfrontation zwingen, zurückzuweisen, den Zusammenschluss der gesamten Nation zu verwirklichen, auf der Grundlage der Achtung der Gesellschaftsordnungen und Systeme der Gesprächspartner, die Kraft und Klugheit der Nation zu vereinigen und die Versöhnung und den Zusammenschluss aktiv zu fördern. Auf der Korean-Halbinsel sei der dauerhafte und stabile Frieden zu erhalten. So sollte man alle Kriegs- und Konfrontationsmachenschaften wie die gemeinsamen Kriegsübungen, die den Frieden auf der Korean-Halbinsel gefährden, einstellen und sich für die Herstellung des stabilen Friedenssystems aktiv anstrengen. Die allseitigen Kontakte, Umgänge, Dialoge und Vereinigungstreffen aller Kreise und Schichten im In- und Ausland seien wiederherzustellen und anzukurbeln. Neben den gemeinsamen nationalen Veranstaltungen sollen Kontakte und Verkehr zwischen Kreisen, Schichten, Bereichen, Regionen wie zwischen den Arbeitern, Bauern, Jugendlichen, Studenten, Frauen, wissenschaftlichen Kreisen, Massenmedien und Religiösen allseitig und aktiv gefördert werden. Um die Aufnahme verschiedener Kontakte zwischen Parteien und Massenorganisationen im Norden und Süden und die Verwirklichung des gesamtnationalen großen Vereinigungstreffens sollte man sich aktiv bemühen. Man sollte die wertvollen Früchte der Einheit, des Friedens und Gedeihens, die dank der gemeinsamen Bemühungen des Nordens und Südens, darunter die Industriezone Kaesong und der Tourismus im Gebirge Kumgangsan schnellst wiederherstellen und den Verkehr am Himmel, auf der Erde und auf dem Meer wieder aufnehmen. In der Vergangenheit habe die koreanische Nation die Spaltungs- und Konfrontationspolitik der Anti-Vereinigungskräfte im In- und Ausland zurückgewiesen und in vereinter Kraft der Nation den Weg zur Versöhnung, Zusammenarbeit, Frieden und Wiedervereinigung eröffnet. Basierend auf diesen Erfahrungen und Erfolgen sollte man die Schwierigkeiten von heute überwinden. Zum Schluss rief man die gesamte Nation dazu auf, der nationalen Spaltung, dem Krieg und der Konfrontation ein Ende zu setzen und das Tor zum dauerhaften Frieden und zur selbstständigen Wiedervereinigung zu eröffnen.